Kapitel 2 von Der Doppelgänger von Fjodor Dostojewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Doktor der Medizin und Chirurgie Christian Iwanowitsch Rutenspitz, ein sehr gesunder, wie wohl schon bejahrter Mann mit dichten, bereits ergrauenden Augenbrauen und starken schwarzen Backenbarte, mit ausdrucksvollem, funkelndem Blick, durch den allein schon er alle Krankheiten vertreiben zu können schien, und endlich auch mit einem hohen Orden, saß an diesem Morgen in seinem Arbeitszimmer auf seinem behaglichen Lehnstuhl, trank den Kaffee, den ihm seine Frau eigenhändig gebracht hatte, rauchte eine Zigarre und schrieb von Zeit zu Zeit Rezepte für seine Patienten. Nachdem er zuletzt einem alten Herrn, der an Hämorrhoiden litt, ein Tränkchen verschrieben und den Leidenden zu seiner Seitentür begleitet hatte, setzte sich Christian Iwanowitsch in Erwartung des nächstfolgenden Besuches wieder hin. Da trat Herr Goljatkin ein. Christian Iwanowitsch hatte, wie es schien, weder erwartet noch gewünscht, Herrn Goljatkin bei sich zu sehen. Denn sein Gesicht verfinsterte sich auf einmal für einen Augenblick und nahm unwillkürlich einen sonderbaren, ja man kann sagen, unzufriedenen Ausdruck an. Herr Goljatkin seinerseits pflegte, wenn er sich in seinen eigenen Angelegenheiten an jemand wandte, fast immer zur unrechten Zeit zu kommen, um dann in Verwirrung zu geraten, und so ging es ihm auch jetzt. Da er sich auf den ersten Satz, der für ihn in solchen Fällen stets einen Stein des Anstoßes bildete, nicht vorbereitet hatte, so wurde er gewaltig verlegen, murmelte etwas, was wie eine Entschuldigung klang, und da er nicht wusste, was er weiter tun sollte, nahm er einen Stuhl und setzte sich. Aber nun fiel ihm ein, dass er sich hingesetzt habe, ohne dazu aufgefordert zu sein. Er wurde sich sofort der Unanständigkeit seines Benehmens bewusst und beeilte sich, seinen Vorstoß gegen die gesellschaftliche Form und den guten Ton dadurch wieder gut zu machen, dass er sich von dem ohne Aufforderung eingenommenen Platze eiligst wieder erhob. Dann kam er unklar zu dem Bewusstsein und zu der Erkenntnis, dass er zwei Dummheiten mit einem Mal gemacht habe. Und so entschloss er sich denn, ohne zu zaudern, zu einer dritten. Das heißt, er versuchte, eine Entschuldigung vorzubringen, murmelte lächelnd etwas, errötete, wurde verlegen, machte eine ausdrucksvolle Pause und setzte sich schließlich endgültig wieder hin, ohne wieder aufzustehen, sicherte sich aber für jeden Fall durch eben jenen herausfordernden Blick, der die außerordentliche Kraft besaß, in Gedanken alle Feinde Herrn Goljatkins in Asche zu verwandeln und zu vernichten. Außerdem brachte dieser Blick Herrn Goljatkins Unabhängigkeit vollkommen zum Ausdruck. Das heißt, er sagte klar und deutlich, dass Herr Goljatkin sich um nichts kümmere, dass er so selbstständig sei wie alle anderen Leute und sich in gesicherter Stellung befinde. Christian Iwanowitsch hustete, räusperte sich, anscheinend zum Zeichen seiner Billigung und Zustimmung zu alledem, und richtete einen prüfenden, fragenden Blick auf Herrn Goljatkin. »Christian Iwanowitsch«, begann Herr Goljatkin lächelnd, »ich bin gekommen, um Sie zum zweiten Male zu belästigen und erlaube mir jetzt zum zweiten Male, um Nachsicht zu bitten.« Es machte Herrn Goljatkin offenbar Schwierigkeit, die richtigen Worte zu finden. »Ja«, erwiderte Christian Iwanowitsch, indem er einen Rauchstrom aus dem Munde gehen ließ und die Zigarre auf den Tisch legte. »Aber Sie müssen sich an meine Vorschrift halten. Ich habe Ihnen gesagt, dass Ihre Kur in einer Änderung Ihrer Lebensgewohnheiten bestehen muss. Also Sie müssen sich Zerstreuung machen, Freunde und Bekannte besuchen. Auch ein Fläschchen Wein sollten Sie sich manchmal gönnen. Sie müssen sich zu heiterer Gesellschaft halten. Herr Goljatkin beeilte sich, immer noch lächelnd zu bemerken, es scheine ihm, dass er ein Mensch sei wie alle Menschen. Er lebe in seiner Häuslichkeit und habe seine Zerstreuungen wie alle Leute. Natürlich könne er ins Theater gehen, da er wie andere Menschen die erforderlichen Mittel besitze. Den Tag über sei er im Dienst, abends aber bei sich zu Hause. Es fehle ihm eigentlich gar nichts. Er bemerkte sogar beiläufig, er lebe seines Erachtens nicht schlechter als andere. Er habe eine eigene Wohnung und habe schließlich sein Petruschka. Hier stockte Herr Goljatkin. Nein, eine solche Lebensweise ist nicht das Richtige und ich wollte Sie nach etwas anderem fragen. Es wäre mir interessant zu hören, ob Sie ein großer Freund heiterer Gesellschaft sind und Ihr Leben heiter genießen. Also führen Sie jetzt ein melancholisches oder ein heiteres Leben. Christian Iwanowitsch, ich meine, unterbrach ihn der Arzt, Sie müssen Ihr ganzes Leben von Grund aus umändern und in gewissem Sinne Ihren Charakter umgestalten. Christian Iwanowitsch legte einen starken Ton auf das Wort umgestalten und hielt mit sehr bedeutsamer Miene einen Augenblick inne. Sie dürfen einem heiteren Leben nicht abgeneigt sein, müssen Theater und Clubs besuchen und sich ab und zu eine Flasche Wein zuwenden. Zu Hause zu sitzen, das taugt nichts und für Sie ist das höchst verderblich. Christian Iwanowitsch, ich liebe die Stille, erwiderte Herr Goljatkin, indem er dem Arzte einen bedeutsamen Blick zuwarf und offenbar nach Worten zum passendsten Ausdruck seiner Gedanken suchte. In meiner Wohnung befindet sich niemand als ich und Petruschka. Ich will sagen, mein Diener Christian Iwanowitsch. Ich will sagen, Christian Iwanowitsch, dass ich meinen eigenen Weg gehe, meinen besonderen Weg, Christian Iwanowitsch. Ich lebe für mich und bin, wie ich meinen möchte, von niemandem abhängig. Ich gehe auch spazieren, Christian Iwanowitsch. Wie? Ja. Nun, jetzt spazieren zu gehen, ist gerade kein Vergnügen. Es ist sehr unfreundliches Wetter. Jawohl, Christian Iwanowitsch. Obwohl ich ein friedlicher Mensch bin, Christian Iwanowitsch, wie ich wohl schon die Ehre hatte, Ihnen zu bemerken, so hat mein Lebensweg doch seine besondere Richtung, Christian Iwanowitsch. Es gibt mancherlei Lebenswege, ich will damit sagen, Christian Iwanowitsch. Entschuldigen Sie, Christian Iwanowitsch, ich verstehe es nicht, mich gewandt auszudrücken. Wollen Sie sagen? Ich will sagen, Sie möchten es entschuldigen, Christian Iwanowitsch, dass ich meines Erachtens es nicht verstehe, mich gewandt auszudrücken, sagte Herr Goljatkin in etwas gekränktem Tone und ein wenig verwirrt und verlegen. In dieser Hinsicht, Christian Iwanowitsch, bin ich nicht so wie andere Leute, fügte er mit einem eigenartigen Lächeln hinzu. Ich verstehe es nicht, viel zu reden und habe es nicht gelernt, meiner Ausdrucksweise Anmut und Schönheit zu verleihen. Dafür wirke ich, Christian Iwanowitsch. Dafür, Christian Iwanowitsch, wirke ich. Wie meinen Sie das, dass Sie wirken? Fragte Christian Iwanowitsch. Darauf trat für eine Weile Stillschweigen ein. Der Arzt blickte Herrn Goljatkin in einer seltsamen, misstrauischen Art an. Herr Goljatkin schielte seinerseits ebenfalls recht misstrauisch nach dem Arzte hin. Was mich betrifft, Christian Iwanowitsch, fuhr Herr Goljatkin, etwas gereizt und befremdet durch Christian Iwanowitschs hartnäckige Schweigsamkeit in dem früheren Tone fort. Was mich betrifft, Christian Iwanowitsch, so liebe ich die Ruhe und nicht das Geräusch der Welt. Dort bei jenen Menschen, ich meine in der großen Welt, Christian Iwanowitsch, da muss man es verstehen, mit seinen Stiefeln aufs Parkett zu polieren. Hier scharrte Herr Goljatkin ein wenig mit dem Fuße auf dem Fußboden. Dort wird das verlangt und Wortspiele werden auch verlangt. und man muss es verstehen, parfümierte Komplimente zu drechseln. Solche Dinge werden da verlangt. Aber ich habe so etwas nicht gelernt, Christian Iwanowitsch. All diese Finessen habe ich nicht gelernt. Dazu habe ich keine Zeit gehabt. Ich bin ein schlichter, einfacher Mensch und habe von äußerem Glanze nichts an mir. Auf diesem Gebiete, Christian Iwanowitsch, lege ich die Waffen nieder. Ich strecke die Waffen, in diesem Sinne gesagt. All dies sagte Herr Goljatkin selbstverständlich mit einer Miene, die deutlich zu verstehen gab, dass unser Held es ganz und gar nicht bedauerte, auf diesem Gebiete die Waffen strecken zu müssen und diese Finessen nicht gelernt zu haben, sondern ganz im Gegenteil darauf stolz war. Christian Iwanowitsch blickte, während er ihm zuhörte, mit einer sehr unangenehmen Grimasse zu Boden und schien irgendetwas in der Zukunft vorauszusehen. Auf Herrn Goljatkins Tirade folgte ein ziemlich langes, bedeutsames Stillschweigen. »Sie sind, wie es scheint, von Ihrem Gegenstande ein wenig abgekommen«, sagte Christian Iwanowitsch etwas halblaut. »Ich muss Ihnen gestehen, ich habe Sie nicht ganz verstehen können.« »Ich verstehe es nicht, mich gewandt auszudrücken, Christian Iwanowitsch. Ich hatte schon die Ehre, Ihnen mitzuteilen, Christian Iwanowitsch, dass ich es nicht verstehe, mich gewandt auszudrücken«, sagte Herr Goljatkin, diesmal in scharfem, entschiedenen Tone. »Christian Iwanowitsch«, begann Herr Goljatkin wieder leise, aber nachdrücklich. Seine Stimme hatte zum Teil etwas Triumphierendes. Nach jedem Satze hielt er inne. »Christian Iwanowitsch, als ich hier eintrat, begann ich mit Entschuldigungen. Jetzt wiederhole ich das früher Gesagte und erbitte mir wieder für eine kleine Weile Ihre freundliche Nachsicht. Ich habe keinen Anlass, Ihnen etwas zu verbergen, Christian Iwanowitsch. Ich bin ein unbedeutender Mensch, das wissen Sie selbst, aber zu meinem Glücke bedauere ich es nicht, dass ich ein unbedeutender Mensch bin. Im Gegenteil, Christian Iwanowitsch. Um alles zu sagen, ich bin sogar stolz darauf, dass ich kein großer Mann, sondern nur ein unbedeutender Mensch bin. Ich bin kein Intrigant, auch darauf bin ich stolz. Ich wirke nicht im Geheimen, sondern öffentlich, ohne Hinterlist, und obgleich ich meinerseits schaden könnte, und es sehr wohl könnte und sogar weiß, wem ich etwas antun könnte und wie, so mag ich mich mit dergleichen nicht beschmutzen, Christian Iwanowitsch, und wasche in dieser Hinsicht meine Hände in Unschuld. In dieser Hinsicht, sage ich, wasche ich sie in Unschuld, Christian Iwanowitsch. Herr Goljatkin machte für einen Augenblick eine ausdrucksvolle Pause. Er hatte mit einer milden Begeisterung gesprochen. »Ich gehe geradeaus, offen und ohne Schleichwege, Christian Iwanowitsch«, fuhr unser Held fort. »Denn ich verachte alles hinterhältige Wesen und überlasse es anderen. Ich suche nicht diejenigen herabzusetzen, die vielleicht edler sind als ich und Sie. Das heißt, ich will sagen, als ich, Christian Iwanowitsch. Ich wollte nicht sagen, als ich und Sie. Versteckte Andeutungen liebe ich nicht. Elende Heuchelei kann ich nicht leiden. Verleumdung und Klatsch verabscheue ich. Eine Maske trage ich nur auf dem Maskenball und laufe nicht mit ihr alle Tage vor den Leuten umher. Ich frage Sie nur, Christian Iwanowitsch, wie würden Sie sich an Ihrem Feinde rächen? An Ihrem schlimmsten Feinde? An dem, den Sie dafür ansähen?« schloss Herr Goljatkin und richtete einen herausfordernden Blick auf Christian Iwanowitsch. Obgleich Herr Goljatkin dies alles mit großer Bestimmtheit, Deutlichkeit und Zuversichtlichkeit sprach, seine Worte abwog und auf ihre sichere Wirkung rechnete, so sah er Christian Iwanowitsch jetzt doch mit Unruhe, mit großer Unruhe, mit äußerster Unruhe an. Jetzt war er ganz Auge und wartete schüchtern und mit ärgerlicher, beklommener Ungeduld auf Christian Iwanowitschs Antwort. Aber zu Herrn Goljatkins Erstaunen und völliger Überraschung murmelte Christian Iwanowitsch nur etwas vor sich hin, rückte dann seinen Stuhl an den Tisch heran und bemerkte ihm ziemlich trocken, wiewohl höflich, ungefähr Folgendes. Seine Zeit sei kostbar. Er habe ihn nicht ganz verstanden. Übrigens sei er bereit, ihm nach Kräften so gut er könne zu dienen. Aber auf alles Weitere, was nicht in sein Fach schlage, könne er nicht eingehen. Dann nahm er eine Feder, zog sich einen Bogen Papier heran, schnitt von ihm ein Stück in dem Format ab, wie es erste gebrauchen, und erklärte, er wolle ihm sofort eine angemessene Arznei verschreiben. »Nein, das ist nicht erforderlich, Christian Iwanowitsch. Nein, das ist durchaus nicht erforderlich«, sagte Herr Goljatkin, indem er sich von seinem Platze erhob und Christian Iwanowitsch an den rechten Arm fasste. »Das ist absolut nicht nötig, Christian Iwanowitsch.« Aber während Herr Goljatkin dies alles sagte, ging mit ihm eine seltsame Veränderung vor. Seine grauen Augen bekamen einen sonderbaren Glanz. Seine Lippen fingen an zu zittern, alle Muskeln und Züge seines Gesichts bewegten und verschoben sich. Er selbst zitterte am ganzen Leibe. Nachdem er seinem ersten Impulse gefolgt war und dem Arzte den Arm festgehalten hatte, stand Herr Goljatkin jetzt unbeweglich da, wie wenn er kein Selbstvertrauen besäße und für seine weiteren Handlungen auf eine Eingebung wartete. Nun spielte sich ein recht seltsamer Auftritt ab. Etwas betroffen schien Christian Iwanowitsch einen Augenblick an seinem Lehnstuhl angewachsen zu sein und blickte starr mit weit geöffneten Augen Herrn Goljatkin an, der ihn in gleicher Weise anschaute. Endlich stand Christian Iwanowitsch auf, wobei er sich ein wenig an dem Aufschlage von Herrn Goljatkins Uniform festhielt. Einige Sekunden lang standen sie so einander unbeweglich gegenüber, ohne die Augen voneinander abzuwenden. Dann aber erfolgte in höchst seltsamer Weise eine zweite Begegnung Herrn Goljatkins. Seine Lippen fingen an zu zucken, das Kinn begann zu hüpfen und unser Held brach ganz unerwartet in Tränen aus. Schluchzend, mit dem Kopfe nickend, mit der rechten Hand sich gegen die Brust schlagend und mit der linken ebenfalls den Aufschlag von Christian Iwanowitschs Hausrock anfassend, wollte er etwas sagen, unverzüglich eine Erklärung abgeben, vermochte aber kein Wort herauszubringen. Endlich kam Christian Iwanowitsch von seinem Erstaunen wieder zu sich. »Hören Sie auf, beruhigen Sie sich, setzen Sie sich«, sagte er, indem er sich bemühte, Herrn Goljatkin dahin zu bringen, dass er auf seinem Lehnstuhl Platz nahm. »Ich habe Feinde, Christian Iwanowitsch, ich habe Feinde, ich habe boshafte Feinde, die geschworen haben, mich zugrunde zu richten«, antwortete Herr Goljatkin ängstlich flüsternd. »Lassen Sie es gut sein, lassen Sie es gut sein. Ach was, Feinde, an Feinde darf man nicht denken. Das darf man durchaus nicht. Setzen Sie sich. Setzen Sie sich«, fuhr Christian Iwanowitsch fort und erreichte es schließlich, dass Herr Goljatkin sich auf den Lehnstuhl setzte. Als Herr Goljatkin endlich zum Sitzen gekommen war, verwandte er kein Auge von Christian Iwanowitsch. Dieser begann mit höchst unzufriedener Miene von einer Ecke seines Arbeitszimmers nach der anderen zu gehen. Es folgte langes Stillschweigen. »Ich bin Ihnen dankbar, Christian Iwanowitsch, sehr dankbar und empfinde tief alles, was Sie jetzt für mich getan haben. Zum Grabe werde ich Ihre Freundschaft nicht vergessen, Christian Iwanowitsch«, sagte Herr Goljatkin endlich und stand mit gramvoller Miene vom Stuhle auf. »Lassen Sie es gut sein, lassen Sie es gut sein, ich sage Ihnen, lassen Sie es gut sein«, antwortete Christian Iwanowitsch ziemlich streng auf Herrn Goljatkins exaltierte Worte und brachte ihn noch einmal dazu, sich hinzusetzen. »Also, was haben Sie eigentlich? Erzählen Sie mir, was Sie jetzt für eine Unannehmlichkeit haben und von was für Feinden Sie sprechen«, fuhr Christian Iwanowitsch fort. »Was ist Ihnen denn begegnet?« »Nein, Christian Iwanowitsch, wir wollen das jetzt lieber lassen«, versetzte Herr Goljatkin und schlug die Augen nieder. »Wir wollen das lieber auf eine andere Zeit verschieben, Christian Iwanowitsch. auf eine günstigere Zeit, wenn alles an den Tag kommen und die Maske manchen Leuten vom Gesichte fallen und dies und das an den Tag kommen wird. Jetzt aber vorläufig selbstverständlich nach allem, was zwischen uns geschehen ist, da werden Sie selbst sagen müssen, Christian Iwanowitsch. Erlauben Sie mir, Ihnen einen guten Morgen zu wünschen, Christian Iwanowitsch, sagte Herr Goljatkin, erhob sich diesmal mit ernster Entschlossenheit von seinem Platze und griff nach seinem Hute. Nun, wie Sie wollen. Es folgte ein Stillschweigen, das wohl eine Minute dauerte. Ich meinerseits bin, wie Sie wissen, bereit, alles zu tun, was in meiner Macht steht, und wünsche Ihnen aufrichtig alles Gute. Ich verstehe Sie, Christian Iwanowitsch, ich verstehe Sie. Ich verstehe Sie jetzt vollkommen. In jedem Falle bitte ich Sie zu entschuldigen, dass ich Sie gestört habe, Christian Iwanowitsch. Nein, ich hatte es anders gemeint. Aber wie es Ihnen beliebt. Mit der Medizin fahren Sie fort wie bisher. Mit der Medizin werde ich nach Ihrer Weisung fortfahren, Christian Iwanowitsch. Ich werde damit fortfahren und Sie aus derselben Apotheke entnehmen. Heutzutage ist auch der Apothekerberuf etwas sehr Hohes und Großes, Christian Iwanowitsch. Wieso? In welchem Sinne meinen Sie das? Im ganz gewöhnlichen Sinne, Christian Iwanowitsch. Ich will sagen, dass sich heutzutage die Verhältnisse so gestaltet haben. Und dass jeder dumme Junge, auch ohne Apotheker zu sein, jetzt vor ordentlichen Leuten die Nase hochträgt. Wie ist das zu verstehen? Ich rede von ganz gewissen Menschen, Christian Iwanowitsch. Von einem gemeinsamen Bekannten von uns, sagen wir mal zum Beispiel von Wladimir Semjonowitsch. Ach so. Ja, Christian Iwanowitsch, und ich kenne gewisse Leute, Christian Iwanowitsch, die auf die öffentliche Meinung nicht so viel Wert legen, dass sie auch manchmal die Wahrheit sagen sollten. Ach so. Wie denn das? Nun, ganz einfach so. Übrigens gehört das nicht zur Sache. Sie verstehen es, manchmal ein Ei mit Soße zu servieren. Was zu servieren? Ein Ei mit Soße, Christian Iwanowitsch. Das ist eine russische Redensart. Sie verstehen es zum Beispiel manchmal, jemanden zur rechten Zeit zu gratulieren. Solche Leute gibt es, Christian Iwanowitsch. Zu gratulieren? Jawohl, zu gratulieren, Christian Iwanowitsch. Wie es neulich einer meiner nächsten Bekannten gemacht hat. Einer Ihrer nächsten Bekannten? Ach so. Wie ist denn das zugegangen? Fragte Christian Iwanowitsch, der Herrn Goljatkin aufmerksam anblickte. Ja, einer meiner nächsten Bekannten gratulierte einem anderen sehr nahen Bekannten von mir, der sogar mein Freund, ja, wie man sich ausdrückt, mein Busenfreund ist, zum Avancement, zur Erlangung des Assessorgrades. Das kam ihm gerade sehr gelegen. Ich freue mich von ganzem Herzen über die Gelegenheit, sagte er, Ihnen meinen Glückwunsch darbringen zu können, Wladimir Semjonowitsch, meinen aufrichtigen Glückwunsch zu Ihrem Avancement. Und ich freue mich umso mehr, da heutzutage, wie jedermann weiß, die alten Hexen, die einem Übles anwünschen konnten, ausgerottet sind. Hier blickte Herr Goljatkin schlau mit dem Kopfe und blickte, die Augen zusammenkneifend, Christian Iwanowitsch an. Also das hat er gesagt? Das hat er gesagt, Christian Iwanowitsch, das hat er gesagt, und dabei blickte er Andrei Filipowitsch, den Onkel unseres teuren Wladimir Semjonowitsch, an. Aber was kümmert mich das, dass er Assessor geworden ist, Christian Iwanowitsch? Was kümmert das mich? Er will heiraten, obwohl ihm, mit Erlaubnis zu sagen, die Milch noch nicht auf den Lippen getrocknet ist. Das habe ich denn auch gesagt. So ist das, habe ich gesagt, Wladimir Semjonowitsch. Nun habe ich aber alles gesagt. Gestatten Sie mir, mich zu entfernen. Ja, Christian Iwanowitsch, ich sage, gestatten Sie mir jetzt, mich zu entfernen. Aber um zwei Sperlinge mit einem Stein tot zu werfen, wandte ich mich, nachdem ich den jungen Mann mit seinen alten Hexen abgeführt hatte, an Klara Olsufjewna. Die Geschichte spielte gestern bei Olsufi Ivanovich und sie hatte soeben ein gefühlvolles Lied gesungen und sagte, sie haben ein gefühlvolles Lied gesungen, aber ihre Zuhörer haben kein reines Herz. Das war eine deutliche Anspielung, verstehen Sie wohl, Christian Ivanovich? Damit spielte ich deutlich darauf an, dass man jetzt nicht auf sie absieht, sondern weiterliegende Ziele verfolgt. Aha. Und nun, was tat er darauf? Er machte ein Gesicht, als hätte er in eine Zitrone gebissen, Christian Ivanovich, wie man zu sagen pflegt. Jawohl, Christian Ivanovich. Ich sprach auch mit dem Alten selbst. Olsufi Ivanovich, sagte ich, ich weiß, wie sehr ich Ihnen verpflichtet bin. Ich verstehe vollkommen die Wohltaten zu schätzen, mit denen Sie mich fast seit meiner Kindheit überhäuft haben. Aber machen Sie die Augen auf, sagte ich. Olsufi Ivanovich, passen Sie auf. Ich selbst handle ehrenhaft und offen, Olsufi Ivanovich. Sehen Sie mal an. Jawohl, Christian Ivanovich, so ist das. Und was sagte er darauf? Ja, was sagte er, Christian Ivanovich? Er kaute so etwas zurecht, dies und das, und ich kenne dich, und dass seine Exzellenz seine Freude daran habe, jemandem Gutes zu erweisen. Und nun kam er ins Salbadern hinein. Was ist da auch zu erwarten? Er ist vor Alter ja schon ganz wackelig geworden, wie man zu sagen pflegt. Aha, also so steht das jetzt. Ja, Christian Ivanovich, so steht es mit uns allen. Er ist ein schnurriger alter Mann. Er sieht schon in seinen Sarg hinein und riecht nach Weihrauch, wie man zu sagen pflegt. Aber wenn irgendein Weibergewäsch aufkommt, dann hört er darauf hin, da ist er mit Notwendigkeit dabei. Weibergewäsch, sagen Sie? Ja, Christian Ivanovich, Sie haben ein Weibergewäsch aufgebracht. Auch unser Bär und sein Neffe, unser teurer Freund, haben ihre Hände dabei im Spiele gehabt. Sie haben mit den Weibern unter einer Decke gesteckt und die Sache zusammengebraut. Was glauben Sie, Sie haben geplant, einen Menschen zu ermorden? Einen Menschen zu ermorden? Jawohl, Christian Ivanovich, einen Menschen zu ermorden, im geistigen Sinne einen Menschen zu ermorden. Sie sprengten aus, ich rede immer von einem nahen Bekannten von mir. Christian Ivanovich nickte mit dem Kopfe. Sie sprengten ein Gerücht über ihn aus. Ich gestehe Ihnen, Christian Ivanovich, ich schäme mich ordentlich davon zu reden. Sie sprengten ein Gerücht aus, er habe bereits ein schriftliches Heiratsversprechen gegeben und sei bereits der Bräutigam einer anderen. Und was meinen Sie, Christian Ivanovich, wessen Bräutigam? Ich bin sehr gespannt. Der Bräutigam einer Speisewirtin, einer unwürdigen Deutschen, bei der er zum Mittag aß. Statt der Bezahlung seiner Schulden habe er ihr seine Hand angeboten. Das sagen Sie? Sollten Sie es glauben, Christian Ivanovich? Eine Deutsche, eine gemeine, widerwärtige, schamlose Deutsche, Carolina Ivanovna, wenn Sie sie kennen. Ich muss gestehen, ich für meine Person. Ich verstehe Sie, Christian Ivanovich, ich verstehe Sie und habe meinerseits die gleiche Empfindung. Sagen Sie mir bitte, wo wohnen Sie jetzt? Wo ich jetzt wohne, Christian Ivanovich? Ja, ich möchte, Sie wohnten ja wohl früher. Ja, freilich, ich wohnte, Christian Ivanovich, ich wohnte auch früher. Wie soll ich denn nicht gewohnt haben? Antwortete Herr Goljatkin und begleitete seine Worte mit einem kurzen Lachen. Er verblüffte Christian Ivanovich ein wenig durch seine Antwort. Nein, das haben Sie falsch aufgefasst. Ich wollte ebenfalls meinerseits, Christian Ivanovich, ich wollte ebenfalls, fuhr Herr Goljatkin lachend fort. aber ich habe bei Ihnen schon viel zu lange gesessen, Christian Iwanowitsch. Ich hoffe, Sie erlauben mir jetzt, Ihnen einen guten Morgen zu wünschen. Ja, Christian Iwanowitsch, ich verstehe Sie jetzt völlig, sagte unser Held und nahm vor Christian Iwanowitsch eine etwas theatralische Stellung an. Also erlauben Sie, dass ich Ihnen einen guten Morgen wünsche. Hier machte unser Held einen Scharfuß und verließ das Zimmer, in welchem Christian Iwanowitsch höchstlich erstaunt zurückblieb. Während Herr Goljatkin die Treppe des Arztes hinabstieg, lächelte er und rieb sich vergnügt die Hände. Als er vor der Haustür die frische Luft einatmete und sich in Freiheit fühlte, war er wirklich nahe daran, sich für den glücklichsten aller Sterblichen zu halten und sich nun geradewegs nach seinem Büro zu begeben. Da fuhr auf einmal rasselnd eine Kutsche vor. Er sah sie an und alles fiel ihm wieder ein. Petruschka öffnete schon den Schlag. Ein sonderbares und außerordentlich unangenehmes Gefühl bemächtigte sich Herrn Goljatkins völlig. Er errötete sogar für einen Augenblick. Es war ihm, als ob er einen Stich bekäme. Er wollte schon seinen Fuß auf den Wagentritt setzen, als er sich auf einmal umdrehte und nach Christian Iwanowitschs Fenstern blickte. Richtig. Christian Iwanowitsch stand am Fenster, strich sich mit der rechten Hand den Backenbart glatt und schaute sehr neugierig auf unseren Helden herab. »Dieser Doktor ist dumm«, dachte Herr Goljatkin, sich in seinem Wagen verbergend. »Schrecklich dumm. Er mag vielleicht seine Kranken gut kurieren können, aber trotzdem ist er dumm wie ein Stück Holz.« Herr Goljatkin setzte sich hin. Petruschka rief »Vorwärts!« und der Wagen rollte wieder nach dem Newski-Prospekt hin. Ende von zweites Kapitel.